Radioakademie. Guten Vibes. Das Leben ist eine Schnittstelle. Ästhetik im Multimedia-Zeitalter. Eine Sendung von Frank Schüre. Wenn man die Welt so trennt und sagt, hier ist irgendwie die Computerwelt und da ist die Körperwelt und dazwischen gibt es jetzt eine Schnittstelle, dann kommen wir, glaube ich, da nicht weiter. Aus unserer Sicht würden wir eher sagen, mein lebendiger Körper kreiert die Situation und zu der Situation gehört auch ein Computer. Und so gesehen kommt es mir ganz absurd vor, sich vorzustellen, in 100 Jahren sitzt hier nur ein Computer, aber kein Körper mehr. Das ist einfach egal, was Körperleute über Körper und Computerleute über Computer sagen, irgendwie ein Witz. Mein Kopf ist ein Aufnahmestudio, ein Linien- und Strukturendetektor, ein Schneide- und Verknüpfungslabor. Immer auf der Suche nach Parabeln und Bildern. Tag für Tag springe ich von Tage zu Notizbuch, zu Monitor, zu Ausdruck, den ich mit Kugelschreiber bearbeite, mit der Schere zerlege, zwischen handschriftlichen Notizen klebe und zurück zum Computer. Ich benütze mich selbst als eine Art Medium, durch welches das Material hindurchgeschickt wird. Das wäre eine interessante, sagen wir, Alternative zu dem neuzeitlichen Subjektbegriff, bei dem das Subjekt der Anfang, das Zentrum, der Ausgang für Handeln ist, dass das Subjekt tatsächlich etwas ist, was etwas hindurchlässt, was nicht bei uns in seinen Anfang nimmt und aber da auch nicht zu Ende kommt und durch uns hindurchgeht. Dass ich mich als Schreibender selbst umwandeln kann von einem passiven in ein aktives Medium, dass ich den Durchlauf als Schriftsteller quasi umkehren kann. Das macht einen wesentlichen Aspekt meiner literarischen Obsessivität aus. So springe ich immer zwischen der Material- und der Prosaarbeit hin und her, lasse alles sich wechselseitig führen und lenken. Ich benütze mich selbst als eine Art Medium, durch welches das Material hindurchgeschickt wird. Medien müssen durchlässig sein. Ein Bild, das nicht mehr durchlässig ist, zeigt nichts. Interessanterweise ist das, was durchkommt in der Sichtbarkeit des Bildes, seine Unsichtbarkeit. Alle großen Bilder der europäischen Kunst haben dieses eigenartige Geheimnis, dass sie zwar etwas zeigen, aber irgendwo das zulassen, durchlassen, was das Nicht-Zeigbare ist. Das kommt dann auf uns. Zwar müssen wir auch dann wieder uns bemühen, dieses Unbeschreibliche zu beschreiben, aber immer öfter treffe ich Leute, die sagen, wir beschreiben es jetzt als das Unbeschreibliche. Ich habe den Bereich der Letter verlassen in den 80er Jahren und bin dann sozusagen durch diese Materiallandschaften gelaufen. Akustisches Material, später sind dann eben auch noch visuelle Sachen dazugekommen und dann irgendwann auch Programmierung selbst. Also Sie können heute sich an diese ganzen Schnittsysteme setzen und schreiben eigentlich wieder. Sie nehmen irgendein ein vorgefertigtes Material, Sie nehmen einfach den Kram und schreiben mit dem visuell, akustisch und dergleichen. In den Computer ihre vielfältigen Benutzeroberflächen entfalten, wird das Erleben zunehmend geprägt von digitalen Funktionen des Montierens und Bearbeitens. Die Welt öffnet sich in Fenstern und wird organisiert über Menüleisten. Das Anklicken, Schneiden, Kopieren, Einfügen und Speichern von Wirklichkeit wird alltäglich. Wahrnehmung erscheint als Verarbeitungsprogramm, das einströmende Bilder, Klänge, Gerüche und Atmosphären verknüpft mit Gefühlen, Assoziationen und Gedanken. Martin Burkhardt, Kulturtheoretiker. Plötzlich entdecken Sie, das ist irre. Das ist vollkommen wahnsinnig, was da passiert. Man kann unendlich viele Dinge machen. Und dann bin ich einfach in diese Welt abgetaucht, der Klänge. Und wenn Sie ein Ding nehmen, eine Autotür, das Geräusch einer Autotür, was passiert, wenn man sowas hört? Und dann lassen Sie die einmal zuschlagen, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, zehnmal, zwölfmal. Da gibt es einen Groove. Dann hört irgendwann diese Autotür auf, eine Autotür zu bezeichnen. Da kommt irgendwie so eine Rhythmusmaschine daraus. Aber eine komische Rhythmusmaschine, weil die hat sozusagen noch etwas an sich, was das Musikalische im Moment noch nicht an sich. Wir gewahren uns und die Welt als einen augenblicksschnellen Prozess des Auswählens, Umwandelns und Komponierens der unaufhörlich einströmenden Impulse. Erleben zeigt sich als spürende, gestaltende und inszenierende Interaktion. Immer mehr Mittel und Wege tun sich dabei auf, immer neue Medien vermitteln immer mehr Welt. Immer weitere mediale Instrumente helfen, die Welt aufzunehmen, umzuwandeln und weiterzugeben. Dieser Erkenntnis der Welt hat der Computer seit den 70er Jahren einen nachhaltigen Schub vermittelt. Der Medienwissenschaftler Hartmut Winkler beschreibt die damalige Faszination an der universalen Maschine. Das eine ist, dass damals die Sphäre der Computer sehr ingenieurmäßig organisiert war. Und der Computer stand dafür. Er stand dafür, dass man die Dinge auf einem relativ klaren Weg organisieren und regeln kann. Dass jeder Fehler letztlich zu finden ist, wenn man entsprechend Aufwand treibt. Und der Sog ist, glaube ich, dieses Transparenzversprechen und ein ganz bestimmter Strukturbegriff, der hinter den Rechnern steht, in Algorithmen bestimmte Aspekte von Realität nach ihrer strukturellen Seite abbilden zu können. Also das Skelett, nicht das Fleisch. Für den Ingenieur realisiert sich im digitalen Rechner der Traum des Technikers von den ganz wenigen und einfachen Grundformen des Lebens. Mit 0 und 1, Ja und Nein, An und Aus, mit nur zwei Elementen eine neue Welt des Funktionalen berechnen und bauen zu können. Das Spannende an Lego ist, dass man mit Achtern, Vierern und Zweiern Paläste errichten kann. Ja, also mit drei Sorten von Steinen und einer Grundplatte kann man ungeheuer komplexe Dinge aufbauen. Und das ist genau das Erlebnis, was man bei dieser Sorte Computer, von denen ich spreche, hat, dass man mit 4, 5 Befehlen, also mit sehr wenig Wissen, ungeheuer komplexe Aufgaben modellieren kann. Und dann jeder weitere Schritt ist ein Schritt in Richtung Eleganz. Man kann also dann wieder reduzieren, indem man sich mehr Wissen aneignet, Sachen, die man vorher kompliziert gemacht hat, einfacher machen. Und dieses Ideal von Einfachheit, dieses Magerheitsideal, was da drin steckt, hat mit dem Ingenieurmäßigen unmittelbar zu tun. Und das ist wirklich eine Utopie, die Komplexität der Welt auflösen zu können in sehr wenige Statements. Natürlich ist es gleichzeitig eine Illusion, weil die Welt sich natürlich, die tut den Teufel, sich auflösen zu lassen in diese Algorithmen. Die Welt ist nicht aus Lego gebaut. Das Spannende an Lego sind daher weniger die einfachen Steine. Spannend wird Lego, indem ich die einfachen Steine nehme und anfange zu bauen. Lebendig wird Lego, wenn ich die Bauwerke nehme und mit ihnen spiele. Solange der Computer auf Reduktion ausgerichtet war, fanden ihn nur Ingenieure spannend, und die kreative Welt scherte sich einen Teufel um ihn. Walter van der Kreuzen, Maler und Netzaktivist. Anfang 80er Jahren hat es angefangen mit dieser Personal Computer Geschichte. Das war damals auch diese Doom-Ära, Atomzeitalter, Weltuntergang und so weiter. Und Computertechnologie war eigentlich etwas ganz, ganz Böses. Und bei mir hat es auch ganz spät angefangen. Ich habe bis 88 keinen Computer angefasst, weil das war auf Englisch Evil Technology. Also wenn Weltuntergang, dann geht es zum Teil auf Konto von dieser Informationstechnologie. Spannend wurde der Computer, als er sich vom Rechner mit Befehlszeilendisplay in ein Medium mit grafischer Benutzeroberfläche wandelte. Lebendig wird der Computer, indem er immer mehr Welt vermittelt, indem er immer weiter aufnehmen, gestalten und verstehen lässt. Meine Praxis war Malerei, und das, was ich mit Malerei schaffen kann, das schaffe ich mit dem Rechner nicht. Das ist zu kompliziert. Und warum auch? Ein Gemälde ist immer noch etwas Physikalisches. Das kann man riechen sogar. Und ein Rechner ist ein totes Instrument. Das hat sich, denke ich, geändert, indem ich auch das Programmieren selbst entdeckt habe. Also wenn ich male, dann habe ich Auswahl, habe ich eine Palette. Ich habe Farbe, ich habe Bürsten und Pinsel. Und das sind all meine Parameter, mit denen ich ein Bild schaffen kann. Mit Programmieren ist es vielleicht genauso. Ich habe ein Set von Parameter und ich kann über diese Parameter das Bild an erster Stelle beeinflussen. Und das kostet eine gewisse Zeit, bis man da reinkommt. Weil Programmieren braucht ein gewisses Bewusstsein, wie ein Rechner funktioniert und was für eine Logik dahinter steckt. Zum neuen Medium wurde der Computer als technischer Knoten des Internets. Zum Medium wird das digitale Netzwerk, in dem sein Nutzer sich selbst als Medium interaktiver Möglichkeiten erkennt. Zum ästhetischen Instrument wird der Netz-PC, in dem sein Nutzer sich zum Montagekünstler und Cutmaster des eigenen Erlebens entwickelt. Für ein kreatives Umgehen mit dem Computer braucht man daher nicht nur ein technisches Verständnis, sondern vor allem spielerische und intuitive Fähigkeiten. Für mich ist die Herausforderung, dass ich mit einem Rechner eigentlich ein unendliches Instrumentarium habe. Für mich ist es auch die Spielerei, dass es auch scheitern darf. Also ich programmiere etwas oder ich baue etwas auf, und dann nach 2 Tagen und Nächten Hartarbeit bricht das Ganze dann zusammen und ich muss wieder von vorne anfangen. Das darf auch ruhig so sein. vielleicht ist das auch Teil der Spaß, daran zu arbeiten. Und das ist vielleicht auch der richtige Weg, diese Kenntnisse zu erobern. Also nicht brav ein Handbuch zu lesen von A bis Z, sondern einfach irgendwo anzufangen und sehr intensiv sich damit zu beschäftigen. Und gleichzeitig auch nicht nur zu fragen, warum das so funktioniert. Das ist egal. Die wesentliche Frage für eine Ästhetik im Zeichen des Digitalen lautet: Wer ist der Werkstattmeister? Wer wählt und entscheidet, was und wie da montiert wird? Johannes Wilschko, Körpertherapeut. Das, was wir da auf dem Bildschirm hin und her schieben können, als grafische Zeichen oder so, das würde ja auch ohne den Menschen, die Person, die körperliche Person, die das herumschiebt, irgendwie wiederum nicht möglich sein. Also selbst wenn man jetzt sagt, okay, Montagetechnik oder diese schnellen Schnitte, die ist ja auch nicht einfach da, sondern die Person probiert die und muss ja irgendein Erleben haben, wo sie dann entscheidet, okay, das ist jetzt fertig oder nein, irgendwas stimmt da noch nicht, will ich noch was ändern. Und der Ort, wo man das wahrnehmen kann, ist ja nicht der Bildschirm, sondern der ist wieder im Körper. Wer wählt und entscheidet in der digitalen Werkstatt? Bestimmt nicht der Computer. Aber auch nicht der Verstand des Benutzers. Gerade das von der Rechnerwelt favorisierte, logische und kalkulierende Denken erweist sich als unzureichend für zunehmend komplexe Prozesse des Auswählens und Entscheidens, die das digitale Medium präsentiert. Im heutigen Computer verbindet sich daher die eigentliche Rechenmaschine mit einem ästhetischen, multimedialen Instrumentarium, das auch ästhetische Umgangsformen verlangt. Diese Vernetzung von Kalkül und Gefühl, von Hightech und Ästhetik markiert den wesentlichen Unterschied zwischen technischen und lebendigen Schnittstellen. Während Technik über direkten Kontakt funktioniert, erwächst Leben durch Lücken oder Zwischenräume. Technik wird eindeutig und kontrollierbar, indem sie mittels ganz weniger Elemente ganz einfach verbindet. Technische Geschwindigkeit und Leistung basieren auf dem Überwinden und Löschen von Zwischenräumen und Zufällen. Wenn Sie jetzt auch nur einen winzigen Abstand zwischen die festgelegten elektrischen Kontakte Ihres laufenden Radios bringen, unterbrechen Sie diese Sendung sofort. Andererseits wird diese Radiosendung erst lebendig aufgrund der Offenheit und Komplexität Ihres Wahrnehmens. Dieses komplexe Erleben erwächst aus einer Unzahl winziger bis handgreiflicher Zwischenräume, aus offenen und mit Ereignissen erfüllten Schnittstellen des Lebens. So interagieren schon die einzelnen Nervenzellen unseres Gehirns über den sogenannten synaptischen Spalt, eine Lücke zwischen den jeweiligen Nervenenden. In diesen mikroskopisch kleinen Spielräumen entfaltet sich das kommunikative Wunderwerk des menschlichen Gehirns. Hier verkehren chemische Botenstoffe. Hier verläuft der Kontakt derart komplex und unberechenbar, dass er technisch nicht nachzubilden ist. Und dass unser anscheinend so fester Körper hauptsächlich aus lebendigen Zwischenräumen besteht, verdeutlicht Johannes Wilschko am Beispiel eines vergrößert vorgestellten Atomkerns. Wir haben noch immer die Idee, der Körper ist so ein monolithisches oder bestenfalls maschinelles Ding, was irgendwie fest ist. Und so gesehen, wenn man sich bewusst macht, dass wenn man ein Atom anschaut, wo der Atomkern so groß ist wie ein Fußball, dann würden die Elektronen 10 Kilometer weiter weg sein. Wenn wir jetzt uns klar machen, dass der Körper aus diesen Atomen besteht und wir würden diese Abstände sozusagen zusammenschmelzen können, dann würde unser Körper bei gleichem Gewicht mikroskopisch klein sein. Also könnte man sagen, wir bestehen hauptsächlich aus Leere. Aber jetzt wieder von diesem erlebten Körper her, würde ich sagen, diese Leere ist schon gefüllt. In diesen Zwischenräumen oder Schnittstellen des Lebens entspringen Gefühle und Intuitionen, Sprache und alle weiteren kreativen Möglichkeiten. Und auch zwischen dem Netzcomputer und seinen Benutzern klaffen Lücken. Es ist keine lineare Verbindung, in der der Computer bestimmt, was der Nutzer denkt. Zwischen beiden befindet sich vielmehr ein Spielraum für komplexe Interaktionen. Dieser Gedanke der lebensnotwendigen Lücken stammt von Gregory Bateson. Für den Erkenntnistheoretiker entfaltet sich Leben, wird komplex, sinnvoll und schön, indem es Struktur und darin Muster ausbildet, Zusammenhänge, Regelmäßigkeiten. Bateson beschreibt dies in Gestalt eines lebendigen Netzwerks, dessen mediales Prinzip Verbindung und dessen Erkenntnisform Aufmerksamkeit heißt. Bateson formulierte bereits vor über 20 Jahren das ästhetische Prinzip des Multimedia-Zeitalters, indem er Ästhetik definierte als Aufmerksamkeit für das Muster, das verbindet. Eine derart verbindende Aufmerksamkeit reagiert nicht einfach auf den größten angebotenen Reiz. Sie funktioniert schon gar nicht technisch als Direktschaltung, sondern vielmehr als ein Spürsinn. Dieser Spürsinn kontrolliert und kalkuliert nicht. Er verknüpft die Fülle des Erlebens auf intuitive und spielerische Weise. Gerade in intensiven oder dichten Situationen, die sich besonders in kreativen Prozessen zeigen, beim Schreiben, Komponieren oder beim Basteln, wird das Gespür für stimmige Verbindungen zum Wegweiser produktiven Handelns. Dietmar Kamper, Soziologe. Dann folgt man der Spur und entdeckt so viele Verbindungen. Sobald man einsteigt, verliert sich das in einem Gestrüpp geradezu. Man muss sich da hineinbegeben. Und das führt zu einem Sagen, dass das miterzeugt, wovon es spricht. Zu einem Wahrnehmen, dass das mit entstehen lässt, was wahrgenommen wird. Im Sinne einer Zauberkraft, die Menschen haben. Sprechend, sehend, spürend, auch lesend und vielleicht sogar rechnend. Also ich entdecke jetzt auch im Gespräch mit Informatikern und Freunden, die Mathematik machen, dass es eine wunderbare Welt ist, in die man sich da hineinbegeben kann, wo es eine Lust ist zu denken. Aber auch nur dann, wenn man sich ansprechen lässt, wenn man sich berühren lässt, wenn man etwas auf sich zukommen lässt, wenn man sich treffen lässt. Die Zeit ist gekommen, dass die Theoretiker sich ins Schwarze ihrer Theorie treffen lassen müssen. Das Schwarze der Theorie kann man nicht denken. Es lässt sich nur spüren. Der Ort, wo man seine Spur aufnehmen kann, ist der Körper. Er ist das lebendige Medium, das Ereignisverarbeitungsprogramm, das Schneide- und Mischpult, auf dem Theorie und Praxis so lange verknüpft werden, bis das Sample ins Schwarze trifft. Aus gefundenen Klängen, Found Sounds, montiert der New Yorker DJ Spooky, alias Paul Miller, seinen Jazz. Ausgebildet in Philosophie und französischer Literatur, erfolgreich als Disc-Jockey, Sachbuch- und Science-Fiction-Autor, ist Miller der Prototyp einer lebendigen Schnittstelle zwischen bildender Kunst, Medientheorie und DJ-Kultur. Er schneidet, mischt, kombiniert und montiert Sprachfetzen, Musikpatterns, Filmklänge und andere Sounds einer globalen Interaktion zu multimedialen Mustern. Musik ist einfach per se eine universelle, kulturelle Sprache. Und das gibt dir als Musiker großartige Möglichkeiten an die Hand. Musik steht niemals für sich alleine. Jedes Stück vereint vielfältige Einflüsse in sich und ist damit wieder eine Art Zitatensammlung. Beim DJing wird genau das bewusst gemacht. Wenn du Musik machst, befindest du dich nie in einem Vakuum, sondern in einem Geflecht von Einflüssen. DJing ist Schreiben und umgekehrt. Jazz ist für DJ Spooky das Produkt eines kulturübergreifenden Samplings, das Material verknüpft aus Haydn, Mozart, Beethoven und afroamerikanischer Avantgarde, aus Hitchcock, McLuhan und Mediensounds aller Art. DJ Spooky entfaltet eine multimediale Ästhetik, die Mensch und Medientechnik aufeinander einstimmt. Wichtig für deren Schnittstelle ist, dass Maschine und Körper nicht verwechselt werden. Johannes Wilschko. Mein Auto kann ich in eine Garage stellen und dann ein Jahr lang das Auto da drin stehen lassen und mich nicht drum kümmern. Und wenn ich nach einem Jahr wieder zurückkomme und die Garagentür aufmache und reingehe, finde ich so ziemlich dasselbe Auto vor wie vor einem Jahr und kann höchstwahrscheinlich auch damit wieder fahren. Mit dem Körper ist es natürlich nicht so. Wenn ich den Körper, das sind auch nur 3 Tage, aus der Interaktion, in der er ständig lebt und ohne die er gar nicht existieren würde, herausnehme und irgendwo parke, und nach 3 Tagen hinkomme, ist er schon zerfallen. Nur in dem Bild kann man schon sehen, da muss irgendein prinzipieller Unterschied sein zwischen einer Computermaschine und einem lebendigen Körper. Und wenn man das für wahr hält und nicht für einen dummen Vergleich, Dann kann man vielleicht auch fragen, ja, wie muss man denn über den Körper denken, dass nicht ein Auto herauskommt? Schaue ich den lebendigen menschlichen Körper von außen an als ein Ding, wissenschaftlich oder auch ästhetisch im Spiegel oder so? Und da kommen wir natürlich nie hin zu dem Körper, der sich vom Computer unterscheidet. Aber im Moment, wo wir den Körper als etwas wahrnehmen, was ich von innen fühlen kann, dann verschwindet, kommt mir vor, ganz schnell die Idee, der könnte durch einen Computer ersetzt werden. Diese Bedeutung des Körpers für den Computer beschäftigt zunehmend auch eine Medienwissenschaft, die sich parallel zum Computerkult mit einem Kult des Körpers konfrontiert sieht. Hartmut Winkler. In dem Moment, wo die größte Feier der Rechner stattfand, ja, und der größte Hype Anfang der 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre, in dem Moment entwickelt sich parallel ein Körperdiskurs. Plötzlich also prallen diese beiden Diskurse aufeinander und man kriegt eine Ahnung davon, wie einseitig und wie einzigartig vereinseitigt dieser Computerdiskurs vorher gelaufen ist, wie sehr wir selbst unseren eigenen Status als Subjekte an mentalen Kriterien gemessen haben und das ja im schlichten Verschweigen unserer ganzen anderen Existenzweisen. Denn dass wir morgens irgendwie frühstücken, dass wir Kopfschmerztabletten nehmen, diese ganzen schlichten Sachen sind ja Basis unserer mentalen Existenz. Und wenn wir ausschließlich die Rechner an unseren mentalen Leistungsfähigkeit oder sowas messen, dann abstrahieren wir von unserer körperlichen Existenz. Parallel zum Wandel des Rechners zum Leitmedium wandelt sich das unzulängliche Körpergefährt, das zuletzt ächzend vor strahlenden Bildschirmen hockte, zum eigentlichen Schauplatz und Ausgangspunkt medialen Geschehens. Anstatt endgültig zu verschwinden, taucht der Körper nachdrücklich wieder auf. Gerade auch im Zentrum geistiger Skepsis gegenüber körperlichen Möglichkeiten. Dietmar Kamper. Es ist mir überhaupt auffallend, dass die naturwissenschaftliche Erforschung des Geistes längst an dem Punkt ist, wo man sagt, wir brauchen Körper, damit es gesteigerte Intelligenzen gibt. Die Idee, ohne Körper es zu machen, ist bei der KI-Forschung schon vorbei. Ne? Die Roboter fangen an, traurig zu werden, was auch, ich weiß nicht, wie man das misst, aber gut, ich habe aber mehrfach gehört, dass die wollen auch ihre Art Sterblichkeit. Die wollen nicht für immer. Ne? Es gibt diesen Materialverschleiß, dieses Altern, ein seltsames Altern der technologischen Erzeugnisse, was auch für die Computer gilt, diese Verfallsdaten, die da meistens mit eingegeben sind in den ganzen Programmen, nicht nur, sondern auch in der Hardware. Ein Computer wird niemals das Wissen eines Dreijährigen über Bauklötze erlangen. Bereits in den 70er Jahren traf dieser Hinweis des Computerforschers Joseph Weizenbaum ins Mark der Erforschung künstlicher Intelligenz. KI-Forschern wurde damit zum ersten Mal klargemacht, dass ihr Begriff von Intelligenz zu künstlich und schlicht, dass er schlicht unintelligent war. Denn die Bauklotzkunst des dreijährigen Kindes basiert nicht auf einem mentalen, sondern auf seinem Körperwissen, das dem Computer prinzipiell unzugänglich bleibt. Nicht nur für KI-Forscher wird der Körper damit zum Wegweiser. Auch für die aktuelle Medienwissenschaft stellt sich eine bislang ausgeblendete Frage. Sibylle Krämer, Philosophin. Wir kennen eine Medientheorie, die von der Sprache ausgeht, von der Schrift, vom Computer. Aber es gibt keine Medientheorie, die einfach mal nach dem Körper als Medium fragt. Was macht eigentlich den Körper zu einem Medium? Den Körper als Medium für das Offene zu benutzen. In dem Augenblick dreht sich die Richtung, in der die Erkenntnisprozesse ablaufen. Also der Körper ist gewissermaßen die Bedingung dafür, dass ich gedacht werde. Dass mich etwas sieht, dass ich gehört werde, dass man getroffen werden kann, dass man erreicht werden kann vom anderen her. Was ist der Körper? Was ist der Computer? Was ist ein Medium? All diese Fragen richten sich auch an unser Erleben und an unsere spürende Aufmerksamkeit für das verbindende Muster, an unser Vermögen, technische Schnittstellen mit Spielräumen des Lebens zu verknüpfen. Ästhetik heute meint eine Körper-Computer-Kunst, die Lebensmöglichkeiten so lange schneidet und montiert, probiert und durchspielt, bis sie ins Schwarze trifft. Aleida Assmann, Medienhistorikerin. Was immer man machen möchte, da gibt es eine solche unglaubliche Fülle von Möglichkeiten, Wegen. Und mein Prinzip ist da, dem dem glücklichen Zufall zu vertrauen, das heißt, aber auch aus Zufällen etwas zu machen. Das ist ja kein reines passives sich einlassen, sondern es ist setzt eine gewisse Hellhörigkeit voraus, die man eben durch Lesen, durch Denken, durch an einer Spur dranbleiben entwickelt. Und irgendwann muss man das Vertrauen haben, dass diese zufälligen Details, an die man gerade drangekommen ist, ja, dass die eine signifikante Spur darstellen und dass man diese Spur zu einer Kette, zu einem roten Faden verdichten kann. Ich benütze mich selbst als eine Art Medium, durch welches das Material hindurchgeschickt wird. Dieses Material wälzt, aber ist inzwischen selbst so stark medial und massenmedial angereichert. So ist es immer eine überformte Wirklichkeit, die auf das Medium der künstlerischen Umwandlung trifft. Mich. Eine künstliche Wirklichkeit trifft auf ein künstliches Ich. So springe ich immer hin und her, lasse alles sich wechselseitig führen und lenken. Mein Kopf ist ein Aufnahmestudio, ein Linien- und Strukturendetektor, ein Schneide- und Verknüpfungslabor, immer auf der Suche nach Parabeln und Bildern. Tag für Tag springe ich von Tage zu Notizbuch, zum Monitor, zu Ausdruck, den ich mit Kugelschreiber bearbeite, mit der Schere zerlege, zwischen handschriftliche Notizen klebe und zurück zum Computer. Also dann eine ähnliche Bewegung hin zu einem Loslassen, zu einem Zurücklassen, Aufgeben gewisser durch die Jahrhunderte forcierten, gelernten Lesekompetenzen und Techniken stattfindet, nämlich der zunehmenden Form von Distanzgewinn und das Verfügen über Informationen. Es läuft weiter, aber wir haben neben diesen Formen alternative Formen zwischenentwickelt und experimentieren mit ihnen. Und da scheint es mir kein Zufall zu sein, dass dieses sehr viel zu tun hat mit dem Loslassen, dem sich treiben lassen, dem Navigieren, dem im Grunde einer traumähnlichen Bewegung, die ebenfalls ja dadurch gekennzeichnet ist, dass das sensorische Wachbewusstsein nicht die Regie behält, sondern dass man sich körperlich auf einen Weg begibt, der nicht gesteuert werden kann. Das Leben ist eine Schnittstelle. Ästhetik im Multimedia-Zeitalter. Sie hörten eine Sendung von Frank Schüre. Das war die 6. von 12 Folgen der Radioakademie Gutenbeitz. In der Sendung in einer Woche heißt es Cybercrime und Copywriting, die neue Wissens-Unordnung.